him up a tree. Now that kind of man he ain't got as much sense as a mule. You know everyone don't love you, they're just a playing you for a fool. Dressing up other women and won't put clothes on his own wife. Mm-hmm. Oh no, it's not hard for you to understand. True love can be such a sweet harmony if you do the best that you can. Best that you can. Das klang nicht nur nach Hawaii. Dieser Song ist auch wie ein weiterer dieser LP auf Hawaii aufgenommen worden. Chloe hieß dieser Song von der LP Chicken Skin Music. Ein LP mit einem etwas merkwürdigen Cover. Ein Skelett mit einem großen mexikanischen Hut beschläft eine Frau zwischen Häusern und dahinter ist, na, was ist das, ein großer Zaun und dahinter sind ein paar Berge, ein Gemälde, keine Fotografie natürlich. 1976 erschien die LP Chicken Skin Music. 9 Songs, kein einziger von Ry Cooder geschrieben. Chloe ist von Gus Kahn geschrieben worden, der hat sonst Musical-Musik gemacht. Ansonsten Songs von Leadbelly, von Benny King, Stand By Me und anderen. Und wie gesagt, 2 produziert in Hawaii mit Gabby Painui und Atta Isaacs. Die nächste LP, 1977, mit mexikanischen Musikern. Showtime hieß die LP. Und daraus ein Song, den Blind Alfred Reed komponiert hat. Wie kann ein armer Mann diese Zeit überstehen und dabei leben? How can a poor man stand such times and live? Ry Cooder. Well, the doctor comes around, his face all bright. And he says, in a little while, you'll be all right. Well, all he gives is a humble pill, dose of dope, and a great big meal. Tell me how. Can a poor man stand such times and live? Tell me how can a poor man stand such times and live? Thank you. Well, they preach for gold and not for soul. Well, that's what keeps us poor folks always in a hole. Now we can hardly get our breath through taxpayers' school and preach to them. Tell me how can a poor man stand such times and die Prediger predigen für Geld und nicht für die Seele. Eine Zeile aus diesem Lied von Blind Alfred Reed. How can a poor man stand such times and live? Die Band, mit der er spielte, kam natürlich nicht aus Mexiko. Die Musiker waren mexikanischer Abstammung, die in Kalifornien oder in Texas lebten. Der bekannteste, Flaco Jiménez, der Akkordeonspieler Terry Evans und Bobby King sind dabei gewesen, seine Background-Sänger, mit denen er damals sehr, sehr viel gearbeitet hat. Entstanden ist diese Live-LP Showtime Chicken Skin Review, also Gänsehaut-Revue im Untertitel, am 14. und 15. Dezember 1976 aufgenommen in San Francisco in der American Music Hall, erschienen dann 1977, wie gesagt. Und dann erschien eine LP mit dem Titel Jazz. Etwas verwirrend für alle. Damals, Ray Cooder nahm sich Bix Beiderbecke und anderen Menschen der 30er Jahre an. Daraus hören wir einen Titel, den Ford Dabney und Cecil Mac geschrieben hatten. Der Song, der heißt Shine, Ray Cooder. Ein Stück von Jazz. And me plain Samuel Johnson Brown, but I hadn't grown so very big for some folks in this town. Had changed it round to Sambo, I was Rastus to a few, then chocolate drop was added by some others that I knew. And then to cap the climax, I was strolling down the line when someone shouted, "Fellas, hey, come on and pipe the shine." But I don't care a bit. Here's how I figure it. Well, just because my hair is curly, and just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, likes to dress up in the latest style, just because I'm glad I'm living, take trouble smiling, never whine. Just because my color's shady, slightly different, maybe that's why they call me Shine. curly. Look at them curls curly. And just because my teeth are curly. Rudy bebop, ba ba ba ba. And just because I always wear a smile. I wear my jeans like a man I mean. He always dresses in the latest style. Just because I'm mad I'm living. A boogly doo doo, a boogly doo doo. Take trouble smiling, never whine. Just because my color's shaded, slightly different, maybe that's why they call me shy. einer der schönsten Songs, die Air Raikuda gemacht hat. Mit einem schönen Titel. Ich glaube, es wird ganz gut werden. I think it's going to work out fine. Raikuda von der LP Bob Till You Drop, also der LP, die diesen zwei Stunden, war schon richtig, den Titel gegeben hat, Tanzen bis zum Umfallen. Die erste LP, die digital produziert worden ist, diese LP, Bob Till You Drop, aus dem Jahr, wann ist sie erschienen, 1979. Rosa Cover, Kuda blaustichig mit rosafarbenem Anzug vor dieser rosa Wand. Dann erschien Borderline und bis zu den Nachrichten noch einen Song aus Borderline, aus dieser LP. Ein Song, den Joe South geschrieben hat und auch einen Hit mit ihm hatte, Down in the Boondocks. She loves me, but I don't fit her society. Lord have mercy on a boy from down in the boondocks. Now every night I watch the light in the house up on the hill. Well, I love a little girl who lives up there, and I guess I always will. But I don't dare knock on her door, daddy is my boss man. So I'll just have to be content and see her whenever I can. Take a trip on down in the boondocks. Take a ride on down in the boondocks. People put me down, cause that's the side of town I was born in. See, I love her and she loves me. Wir sind in dem Jahr 1980 und wir sind dann endlich bei der Filmmusik. Das war Musik aus einem Western, The Long Riders. Die Musik geschrieben von Ray Cooder, sonst würde sie hier nicht laufen. Er hatte, wie gesagt, einige Jahre vorher angefangen mit Filmmusik, Watermelon Man zum Beispiel, Blue Collar aus dem Jahr 78 übrigens, Blue Collar nicht wie vorhin falsch kopiert aus dem Jahr 70, 71, sondern erst aus dem Jahr 78. Dann 80 The Long Riders und 81 ein Film, der gar nicht in die Kinos kam, Southern Comfort. Egal, wir hören das Thema von und zu Southern Comfort. Theme from Southern Comfort, Ray Cooder. Thank you. Friday evening when everything was still. I heard somebody calling my name outside my windowsill. I got up and I looked outside, straining my eyes to see. And my heart went wild when I realized just who was calling me. I hollered, hey, at me, and her hair was black as night. Well, her naked skin it shone like gold out in the pale moonlight. Then she took my hand and she pulled me down where the grass was grown up tall. Then she moved her body all around just like a cannonball. I hollered, hey, Sunday school. And the next time I seen that sweet little thing when she broke her mama's rule. But the last time I seen that sweet little girl, she was filled with a strange desire, rolling a tumble out on the cold wet ground, skin burning up just like a cane fire. She called my name a thousand ways. We'll be right back. Mama, don't treat your daughter mean, Ry Cooder. Geschrieben von Ry Cooder, von der LP The Slide Area, 1982 erschienen. Das war die Zeit, in der sich Ry Cooder aus dem Studio, aus dem Schallplattenstudio zurückzog und mehr für den Film arbeitete. The Border, Streets of Fire, Alamo Bay und dann 1985 Paris, Texas, Paris, Texas natürlich, aber wir haben immer alle Paris, Texas gesagt. Harry Dean Stanton, Bernard Vicky und Nastassja Kinski. Und der Anfang, der ging in etwa so, ein Mann kommt aus der Wüste und man sieht ihn gehen, zuerst nur die Beine und dann die Hüfte und dann den ganzen Mann und er sieht ziemlich fertig aus, Harry Dean Stanton. Eben, und dann landet er in einem, ja, was ist das? In einer Kneipe, in einem Schuppen. Bernard Vicky sitzt dort und sie reden eigentlich gar nicht miteinander. Und dann macht dieser Mann sich eben auf die Suche nach seiner Frau, nach Nastassja Kinski, die dort als Stripperin arbeitet. Und diese erste Szene, die ist natürlich geprägt von Ry Cooders Musik. Paris, Texas, Ry Cooder. Paris, Texas, Ry Cooder. 1987 dann seine, ja eigentlich seine für lange Zeit letzte normale LP, Get Rhythm hieß die. John Hyatt ist dabei gewesen bei diesem und jenem Stück. Die beiden Sänger, Bobby King und Terry Evans natürlich, Willie Green, Jim Dickinson ist dabei gewesen und der Song, den wir hören, der ist geschrieben worden von Ry Cooder, Jim Dickinson und John Hyatt. Er war auf dem Soundtrack von Paris, Texas schon erschienen, in einer kürzeren Version. Und hier taucht er dann wieder auf. Und die Besonderheit an dieser Version von Get Rhythm war, dass Harry Dean Stanton, also der Hauptdarsteller von Paris, Texas, singt. Und zwar nicht nur das, sondern auch Spanisch. Der Song, der heißt Across the Borderline. Racuda und Harry Dean Stanton. it's too late to change your mind. 'Cause you paid the price to come so far just to wind up where you are, and you're still across the borderline. Viola Lee Blues. Der Viola Lee Blues aus dem Film Crossroads, erschienen 1986. Diese Geschichte, diese alte Robert Johnson Geschichte. Mann trifft Teufel und lernt Gitarre spielen. Ray Cooder. Er machte Filme, über Filme in den 80ern und in den 90ern sowieso. Die Farbe Lila, da spielte er bei einem Song Gitarre. Die restliche Filmmusik war von Quincy Jones. Cocktail, Musik Ray Cooder, Pecos Bill, Johnny Handsome, Steel Magnolias und so weiter und so fort. Und eben Crossroads. Dann 90, 91 wieder eine Band. Eine Band mit drei anderen, mit John Hiatt, dem Gitarristen und Sänger, mit Jim Keltner, dem Schlagzeuger, und Nick Lowe, dem Bassisten und Sänger. Eine CD, eine einzige CD, diverse Auftritte auch in der Bundesrepublik und ein Auftritt 1992 wieder in San Francisco im Warfield Theater. Die Band, die hieß Little Village. Und der Song, den wir von Little Village hören, der heißt Do You Want My Job? Little Village, Ray Cooder, John Hiatt, Jim Keltner, Nick Lowe. This is called Do You Want My Job? That fish no more. Do you want my job? Do you want my job? Do you want my job? Do you want my job? Do you want my job? Do you want my job? Do you want my job? Weitere Filme seien noch erwähnt. Geronimo, an American Legend, Dead Man Walking, da hat er bei 2-3 Songs Gitarre gespielt. Last Man Standing und eben das hier, The End of Violence aus dem Jahr 1997. Seeds of Violence hieß dieser Titel. Bei Kuda mal ein wenig anders, ein bisschen elektronisch. 1997 auch der Buena Vista Social Club. Ray Cooder entdeckt Kuba. Einen Song hören wir. Tu Queas Eco, der Buena Vista Social Club. Er singt Compay Segundo. Querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mí? Tape-Recorder. Hollow Bamboo heißt die dazugehörige Musik. Recorder John Hassell und indische Musiker. Hollow Bamboo, erschienen 1999. In dieser Zeit widmete sich Kuda wieder anderen Musikern. Ruben Gonzalez, Ibrahim Ferrer, John Hassell, gesagt eben, vielen, vielen anderen. Und Manuel Galban ist einer davon gewesen. Und 2003 erschien eine CD von Ray Kuda und Manuel Galban. Und die hieß Mambo Sinuendo. Und daraus ein Titel, den Perez Prado geschrieben hat, zusammen mit Bob Marcus. Wenn Sie die Melodie hören, erkennen Sie den Titel. Patricia, Ray Kuda und Manuel Galban. Patricia. Das war es mehr und mehr oder weniger. 2003 erschien eine CD mit dem Titel Chavez Ravin. Ray Kuda sang auf dieser CD nicht, das taten andere. Eine Geschichte, eine ganze CD über einen ehemaligen Stadtteil in Los Angeles. Ein Stadtteil, in dem Mexikaner wohnten. Niedergemacht von Bulldozern, etwas anderes drauf errichtet. Ray Kuda widmete der ganzen Sache eine CD, Chavez Ravin. Und letztes Jahr dann eine richtige Recorder-CD wieder. My name is Buddy. Und die bildet auch den Abschluss. Das waren 2 Stunden Recorder. Und der letzte Titel, der heißt There's a Bright Side Somewhere. Tschüss. Thank you. Well, there's a bright side somewhere. There's a bright side somewhere. And I ain't gonna rest until I find it. There's a bright side somewhere, and there's more love somewhere, and there's more peace somewhere. I ain't gonna rest until I find it. There's a bright side somewhere. People got a good job somewhere. Got a lot of good friends somewhere. Got a little suitcase, got a little family. Over on the bright side somewhere. Deutschlandfunk.